Ich werde versuchen, das angesichts der fortgeschrittenen Zeit in der gebotenen Kürze zu machen. Ich hatte an sich ein paar allgemeine Bemerkungen vorweg über sozusagen die Problemstellung. Ich will nur kurz auf einen Punkt hinweisen. Erstens, dieses Projekt aus dem Kapital eine Logik herauszufiltern, hat natürlich Wurzeln bei Marx selbst. Das ist ja sicher schon ein paar Mal zitiert worden auf dieser Tagung, wenn er schreibt, seine Methode sei der Grundlage nach das direkte Gegenteil der Hegelschen. Der redet dann von einer Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen erleidet, die aber in keiner Weise verhindert habe, dass er so wörtlich ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst in umfassender und bewusster Weise dargestellt hat. Sie steht bei ihm auf dem Kopf. Man muss sie umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen Hülle zu entdecken. Dieser Text ist, so kurz er ist, sehr deutungsfähig. Was ist sozusagen umstülpen? Ist das auf den Kopf stellen? Ist das, Fulda hat mal den Vorschlag gemacht, wie ein Handschuh umstülpen, das innen von innen nach außen. Oder meint es noch was ganz anderes? Was ist überhaupt Mystizismus? Ist das der hegelische Begriff des Mystizismus oder ist es der marxische Begriff des Mystizismus? Und so weiter. Ich will das nicht erörtern, ich will nur auf diese Schwierigkeiten hinweisen, weil mit diesem Zitat eigentlich mehr Fragen aufgeworfen sind, als beantwortet werden. Denn was das direkte Gegenteil ist, wenn Hegel doch sozusagen die Bewegungsgesetze der Dialektik in ihrer allgemeinen Form entwickelt und entdeckt hat, dann, und zwar in umfassender Weise, dann ist das nicht so richtig einleuchtend. Nun wissen wir auch, dass Marx wiederholt angekündigt hatte, selbst so etwas wie eine Dialektik zu verfassen oder doch die Hegelsche dem gemeinen Menschenverstand zugänglicher zu machen. Das hat er nicht getan und so steht man also etwas ratlos vor diesem ganzen Projekt, welches mit dem Titel einer materialistischen Dialektik dann bezeichnet ist und ich sage das jetzt einfach mal so frech, was seit Marx Zeiten eigentlich keine Fortschritte gemacht hat, weil niemand hat bisher plausibel erklären können, was das eigentlich genau ist, jedenfalls nicht mit Anspruch auf allgemeine Akzeptanz in der Community. Das ist an sich ein etwas niederschmetternder Befund, sodass man also fast auf die Idee kommen könnte, es handelt sich um ein Phantom. Nun, man kommt der Sache etwas näher, was Marx überhaupt meint, und stößt dann nach meiner Meinung nach allerdings auf ein fundamentales Missverständnis, welches die ganze Diskussion bis heute weitgehend geprägt hat. Und ich hatte gestern auch schon einige Diskussionsinterventionen gemacht, die genau auf diesen Punkt zielten. Man kommt dem Ganzen etwas näher, wenn man sich anguckt, was meint Marx mit Mystifikation. Bereits der junge Marx erhob 1843 den Vorwurf, Hegel selbst habe die Differenz von Logik und Realphilosophie dadurch übersprungen, dass er die Sache der Logik über die Logik der Sache gestellt habe. Und das heißt, dass die Logik sozusagen, so Marx Schlussfolgerung, auf der Ebene der hegelischen Wissenschaft der Logik, also diese Logik, als Mystifizierung realer Verhältnisse anzusehen sei. Zitat, das geht ganz nach Feuerbach, eben weil Hegel von den Prädikaten der allgemeinen Bestimmung statt von dem reellen Eins, Hypokämenon, Subjekt ausgeht und doch ein Träger dieser Bestimmung da sein muss, wird die mystische Idee dieser Träger. Es ist dies der Dualismus, dass Hegel das Allgemeine nicht als das wirkliche Wesen des wirklich Endlichen, das ist existierenden Bestimmten betrachtet, oder das wirkliche Eins nicht als das wahre Subjekt des Unendlichen. Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Zitat. Bemerkenswert daran ist, achten Sie mal drauf, wie oft Marx den Ausdruck wirklich gebraucht. Nicht? Das ist der typisch junghegelianische Diskurs, nicht? Wo sozusagen jeder die wahre Wirklichkeit in der Tasche hat und also dem anderen vorwirft, das sei noch nicht nah genug an der Wirklichkeit, man muss es noch wirklicher machen. Nicht? Also die wahre Wirklichkeit, die wirkliche Wirklichkeit, das wirklich Endliche, das ist Existierende. Ich erwähne das deshalb, weil man nicht auf das Missverständnis kommen sollte, es hätte was mit Hegels Begriff der Wirklichkeit zu tun. Hegel unterscheidet Wirklichkeit ja ganz klar von bloßer Realität, das heißt dem Existierenden. Also der berühmte Satz der Vorrede zur Rechtsphilosophie, nicht das Wirkliche ist vernünftig. Das Vernünftige wirklich bedeutet nicht, dass alles, was existiert, was bloße Existenz hat, vernünftig ist, sondern wirklich ist nur diejenige Realität, die tatsächlich schon als vernunftgemäß, nämlich als Realisierung der Idee im hegelischen Sinne angesprochen werden kann. Und Realisierung der Idee heißt in erster Linie als Realisierung von Freiheit, denn die Idee ist im Wesentlichen der Begriff der Freiheit. Nun, diese Differenz, glaube ich, muss man im Auge behalten. Und das ist allerdings nicht das, was Marx hier interessiert. Er möchte sozusagen im Gegenzug die Sache der Logik von der Logik der Sache aus entwickeln und so, dass in der Logik, wie er sagt, mit sich fertig gewordene Denken aufbrechen. Die Kapitallogik ist also, wenn man so will, etwas, was genau diesem marxischen Programm folgt, nicht? Also aus einer Logik der Sache sozusagen die allgemeinen Denkbestimmungen dann auch nochmal wenigstens als mit sich fertig gewordenes Denken aufzubringen, brechen. Sowohl Marx als auch seine Adepten, und jetzt komme ich zum kritischen Punkt, gehen jedoch weitgehend über die für ein solches Unternehmen zentrale Frage hinweg, ob das Verhältnis von Logik und Realphilosophie beziehungsweise besonderer Wissenschaft nicht grundsätzlich durch eine Differenz zwischen der systematischen Abfolge der Kategorien als Denkbestimmungen überhaupt und der spezifischen Logik eines spezifischen Gegenstandes bestimmt ist. Auch für Hegel ist ja die kategoriale Struktur realphilosophischer Sachverhalte etwas anderes als die Abfolge der Kategorien in der Wissenschaft der Logik. Und es ist, so möchte ich behaupten, völlig unmöglich, zum Beispiel aus den Grundlinien der Philosophie des Rechts, die Kategorien der Wissenschaft der Logik und ihre Abfolge zu extrapolieren. Völlig unerörtert bleibt sowohl bei Marx als auch bei vielen seiner Nachfolger, ob das Projekt einer systematischen Explikation von Denkbestimmungen als solchen, wie es Hegel in seiner Logik unternimmt, nicht auch legitimiert werden kann, wenn es, was meines Erachtens bei Hegel der Fall ist, die Differenz von Logik und Realphilosophie bzw. besonderer Wissenschaft mit reflektiert. Darüber will ich jetzt hier nicht weiter befinden. Das ist eine sehr weitreichende Frage. Ich will nur sozusagen den Ort dieser Fragestellung angeben in Bezug auf Marx. Also das, was ich hier auch schon mal eingeworfen habe, sozusagen er als Philosoph unterwegs ist, mit der Philosophie bricht. Und dabei geht eben auch genau dieser Punkt der Auseinandersetzung, der Reflexion verloren. Nicht? Er beruft sich dann immer irgendwie auf Hegel, die hegelische Dialektik, das letzte Wort aller Philosophie und. Aber welchen Status das eigentlich hat, welchen theoretischen Status das überhaupt noch haben soll bei ihm, darüber finden wir dann als nichts mehr. Und das ist sozusagen der blinde Fleck. Und mit diesem blinden Fleck muss man sich auseinandersetzen. Ich behaupte nur, man kommt da also keinen, um Engels zu zitieren, Flohsprung voran, wenn man versucht, immer wieder das Programm zu reiten, wir gucken uns jetzt die Logik des Kapital an. Das besagt nichts über den Status sozusagen der grundlegenden Kategorien im Rahmen einer möglichen Philosophie, wenn sie denn noch möglich ist auf dieser Grundlage. Nicht? Aber diese Frage muss man gesondert angehen und dazu ist Marx nichts gesagt. Ich könnte auch sagen, also da müssen wir dann den eigenen Kopf gebrauchen. Nicht? In dem einem Brief aus dem Jahre 1858 an Engels, in dem Marx ein paar Druckbogen über Hegels Logik in Aussicht stellt, schreibt Marx in Bezug auf die Kritik der politischen Ökonomie: In der Methode des Bearbeitens hat es mir großen Dienst geleistet, dass ich bei mere accident Hegels Logik wieder durchgeblättert hatte. Freiligrath hatte ihm einige ursprünglich Bakunin gehörige Bände der Freundesvereinsausgabe der Werke Hegels geschenkt und Marx hat drin geblättert und irgendwie Anregungen empfangen. Mehr kann man dazu zunächst mal nicht sagen. Leider können wir nicht sagen, welche Bände das im Einzelnen waren. Sicher ist jedoch, dass Marx mit Hegels Logik schon lange vertraut war und dass er im Besitz eines heute verschollenen, von ihm auch mit Notizen versehenen Exemplars der zweiten Auflage der Wissenschaft der Logik war, die Leopold von Henning im Rahmen der Freundesvereinsausgabe herausgegeben hatte. Ein Exzerpt der Seinslogik entstand zwischen 1861 und 1863 während der Niederschrift des zweiten Gesamtentwurfs des Kapital, der übrigens im Unterschied zum ersten Gesamtentwurf, den Grundrissen, weitgehend frei von ausdrücklichen Verweisen auf Hegel ist, aber es genau in dieser Zeit entsteht dieses Exzerpt. Dieses Exzerpt bezieht sich auf die Seinslogik in der Fassung der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, also die sogenannte kleine Logik Hegels, und geht über eine Vergegenwärtigung der Gliederung nicht hinaus. Es belegt hauptsächlich, dass Marx sich auch in dieser Phase empirischer Forschung und des Verzichts auf ein Kokettieren mit der hegelschen Dialektik sich ernsthaft mit Hegel beschäftigte. Die Beschäftigung mit Hegels Logik aber reicht zurück bis in die Studentenjahre. Dabei war Marx jedoch nicht von Anfang an Hegelianer, im Gegenteil. Er ließ sich zunächst nicht davon hinreißen, dass Hegels Philosophie die intellektuelle Szene in Berlin beherrschte. Vielmehr war er durchaus anti-hegelianisch eingestellt. Als Marx im Oktober 1836 nach Berlin kam, hatte er, wie er schreibt, dieser berühmte Brief an den Vater ist hier einschlägig, nicht, Fragmente der hegelischen Philosophie gelesen, deren groteske Felsenmelodie mir nicht behagte. Um Hegel zu entgehen, den er im Umkreis des junghegelianischen Doktorclubs inzwischen wenigstens ansatzweise studiert hatte, verfasste Marx einen umfangreichen Dialog mit dem schönen Titel Kleantes oder vom Ausgangspunkt und notwendigen Fortgang der Philosophie. Aber, so bekennt Marx dem Vater, Zitat, mein letzter Satz war der Anfang des hegelischen Systems. Und diese Arbeit, wozu ich mit Naturwissenschaft, Schelling, Geschichte einigermaßen mich bekannt gemacht, die mir unendliches Kopfbrechen verursacht und so geschrieben ist, da sie eigentlich eine neue Logik sein sollte, dass ich jetzt selbst mich kaum wieder hineindenken kann, dies mein liebstes Kind bei Mondschein gehegt, trägt mich wie eine falsche Sirene dem Feind in den Arm. Der Feind ist Hegel. Da blieb Marx allerdings auch. Ich gebrauche dafür immer gerne den Ausdruck, Marx wurde Hegelianer wider Willen. Er hat sich lange dagegen gewehrt. Das erklärt aber vielleicht auch, weshalb er, als Hegel aus der Mode kam, nicht ganz so schnell davon gelassen hat. Das ist ja immer, wenn man sich zu etwas durchringt, dann hat man Gründe dafür, die über die Modeerscheinung hinausgehen. Das war bei Marx offensichtlich der Fall. Tatsächlich spielt die logische Problematik, dieser Dialog sollte ja eigentlich eine neue Logik sein, also Marx hatte durchaus das sozusagen im Visier, die logische Problematik in seiner Studentenzeit. Die logische Problematik spielt also für den Studenten der Jurisprudenz, der aber mit mindestens gleichem Eifer, vielleicht mit größerem Eifer Philosophie hörte, von Anfang an eine zentrale Rolle. Logik hat er übrigens im Sommersemester 1838 bei Hegels jener Schüler und Nachfolger auf dem Berliner Lehrstuhl Georg Andreas Gabler gehört. Von Gabler ist, jedenfalls aus seinen spärlich gedruckten Schriften, keine besondere Interpretation der Logik seines Lehrers bekannt, die auf Marx gewirkt haben könnte. Also er hat das wirklich ganz orthodox hegelianisch vorgetragen und durchaus, kann man sagen, sehr zuverlässig. Also das ist schon eine gute Darstellung, die Gabler gegeben hat. Das Projekt einer neuen Logik, das Marx in dem Kleantes verfolgte, schloss er offenbar künftig an Hegels Logik an. Also er gibt sozusagen die anti-hegelische Logik auf und versucht dann sozusagen mit Hegel die logische Problematik weiter zu bearbeiten. Also von dort gibt es eine gewisse Kontinuität zu diesen späten Äußerungen, die er gegenüber Lassalle und Engels und anderen getätigt hat. Die Fortdauer und die Gegenstände seiner Beschäftigung lassen sich aus einigen Briefen an Marx erschließen, wobei wir jedoch nicht wissen, wie intensiv und jedenfalls mit welchen Ergebnissen Marx das Projekt verfolgt hat. Es sind eben Briefe an Marx, hauptsächlich von Bauer, die hier einschlägig sind. Ja. Also ist sehr misslich, nicht? Wir haben Marx Gegenbriefe nicht. Wir können immer nur indirekt schließen, was Marx vorgehabt haben mag, von dem, was Bauer ihm auch natürlich nahelegte. Am 11.12.1839 schreibt Bauer über die Mitteilung von Marx, wie es heißt, logischen Lukubrationen. Ja, mach doch nur, dass du mit dem lumpigen Examen fertig wirst und dich ganz ungehindert deinen logischen Arbeiten hingeben kannst. Also die Absicht scheint bestanden zu haben. Besonders wenn du einmal das Wesen ganz vom Frischen bearbeiten könntest. Also Hegels Wesenslogik. Die Änderungen in der Enzyklopädie, auf die ich früher oft zurückkam, scheinen mir auch durchaus noch keine Verbesserungen zu sein. Ob Marx eigenes Interesse besonders der hegelischen Wesenslogik galt oder ob Bruno Bauer ihn auf dieses Buch der Logik hinzulenken versuchte, ist nicht ganz klar. Offenbar beschäftigte sich Marx, wie aus demselben Brief Bauers hervorgeht, im Rahmen seiner logischen Studien besonders mit dem Problem der Entgegensetzung, das heißt mit dem, was Hegel in den Reflexionsbestimmungen behandelt. Bauer weist Marx hierbei auf den Schlussabschnitt der Wissenschaft der Logik über die absolute Idee als absolute Methode hin, in der ja die Reflexionsbestimmungen und namentlich der Begriff des Widerspruchs eine entscheidende Rolle spielen. Zitat: Was du von den logischen Energien des Gegenübertretens etc. sagst, so scheint mir, dass sie Hegel doch ganz bestimmt an ihrer Stelle im Abschnitt von der Methode entwickelt habe. Das besondere Interesse an der Wesenslogik ergab sich ohne Zweifel aus den aktuellen Diskussionen über Hegels dialektische Methode. Die durch Friedrich Adolf Trendelenburgs logische Untersuchungen, 1840 in erster Auflage erschienen, dann befeuert worden waren. Marx sollte oder wollte offenbar im Zuge seiner Studien zur Logik Trendelenburgs Hegelkritik einer Metakritik unterziehen. In einem Brief Bruno Bauers vom 31.03.1841 heißt es im Blick auf Marx' geplante Dissertation, Zitat: Trendelenburg wird natürlich eins der ersten Opfer sein, welches du der beleidigten Philosophie darbringen wirst. Und wenig später erinnert Friedrich Köppen Marx an Schopenhauers Hegelkritik, Zitat: Damit du bei Gelegenheit Trendelenburgs auch des gedachten Schopenhauers in Ehren gedenkst. Nicht? Also hier haben wir schon also eine etwas verdichtete Quellenlage, nicht, wenn zwei unabhängig voneinander Marx auf ein Projekt einer Trendelenburg-Kritik ansprechen, dann besteht doch die begründete Vermutung, dass Marx tatsächlich damals etwas geplant hatte. Leider wissen wir nichts Näheres über diese geplante Kritik, die dadurch besonders aufschlussreich sein könnte, dass Trendelenburg eine Auffassung des späteren Marx durchaus teilt, nämlich, dass die Verselbstständigung des Logischen im reinen Denken erschlichen sei. Nicht? Marx gebraucht dann dafür den Ausdruck Mystifikation. Die Selbstbewegung des Begriffs, so Trendelenburg, beruhe vielmehr auf einer vorgängigen Anschauung, von der Hegel abstrahiere, ohne die aber keine logische Bestimmung aus einer anderen entwickeln könne. Weil auch die Negativität, Zitat, welche den Gegensatz erzeugen will, so Trendelenburg, auf einer Anschauung beruhe, bezeichnet die Negativität letztlich auch keinen logischen Sachverhalt, sondern einen realen. Nicht? Damit ist die Widerspruchsproblematik aus der Dialektik raus, nicht, für Trendelenburg. Nicht? Das ist sozusagen diese ja sehr wirkungsmächtige Kritik, nicht, die im Übrigen, also Trendelenburg war mittelbar wenigstens ein Schüler von Schleiermacher, nicht, auf Schleiermachers Dialektik und die darin inkludierte Logik zurückgeht. Nun, Hegel, so Trendelenburgs Vorwurf, verwechsle den Widerspruch auf der begrifflichen Ebene mit dem realen Gegensatz. Das ist ja ein Argument, was ja bis hin zu Popper und anderen immer wieder korportiert worden ist. In der Realität aber, so Trendelenburg, hätten die Dinge im Unterschied zum Begriff, Zitat, eine Breite des Daseins, die es zulässt, dass Widersprechendes nacheinander oder nebeneinander sei, nicht? Aber nicht zugleich und in derselben Hinsicht. Ne? Das meint er mit Breite des Daseins. Ja, die Tür ist jetzt zu und dann auf, aber sie ist nicht zugleich in derselben Hinsicht auf und zu. dass das Logische auf Anschauung beruhe und der Widerspruch als realer Widerspruch zu denken sei, gilt allerdings auch für Marx, kaum aber, dass Negativität keine logische Bedeutung habe. Wie weit Übereinstimmung und Widerspruch zwischen Trendelenburg und Marx hier im Einzelnen reichen, lässt sich nur schwer abschätzen. Umso mehr ist zu bedauern, dass von Marx logischen Studien nichts überliefert ist, die immerhin, wie es einem Brief Moses Hess an Auerbach vom September 1841 hervorgeht, auch in Logikvorlesungen an der Bonner Universität, wo er Marx sich habilitieren wollte, münden sollten. Also Marx fühlte sich auf diesem Gebiet sehr, sehr sattelfest. Diese Pläne, wie wir wissen, zerschlugen sich, als Bruno Bauer in Bonn die Venia Legendi entzogen wurde und Marx sozusagen wurde dann Redakteur der Rheinischen Zeitung. Ich möchte mich nun der Frage zuwenden, welche besondere Rolle Hegels Lehre vom Wesen für Marx eigentlich spielt. Ein Echo der frühen logischen Studien, die ich eben skizziert habe, die sich offenbar sehr stark auf Gegensatzbeziehungen und damit auch auf die Reflexionslogik zu Beginn der Wesenslogik richteten, findet sich in dem Kreuznacher Manuskript zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von 1843. Für Marx gibt es dort in der erscheinenden Wirklichkeit Gegensatzbeziehungen, welche sich nicht in eine Selbstbeziehung des Begriffs überführen lassen. Zitat: Wirkliche Extreme können nicht miteinander vermittelt werden, weil sie eben wirkliche Extreme sind. Aber sie bedürfen auch keiner Vermittlung, denn sie sind entgegengesetzten Wesens, sie haben nichts miteinander gemein, sie verlangen einander nicht, sie ergänzen einander nicht, das eine hat nicht in seinem eigenen Schoß die Sehnsucht, das Bedürfnis, die Antizipation des anderen. Im Zusammenhang mit der zitierten Stelle heißt es wenig später in Bezug auf Hegels Theorie des Vernunftschlusses, Zitat, das Weitere hierüber gehört in die Kritik der Hegelschen Logik. Die Selbstvermittlung des Begriffs überspringt nach Marx das Verhältnis wirklicher Extreme, indem die Extreme mit dem Medius Terminus letztlich identisch gesetzt werden. Nicht? Also das sozusagen Extreme und die Mitte, die sie vermittelt, nicht? Das ist der Vernunftschluss, nicht? Wo sozusagen alle Glieder dieses Schlusses letztlich austauschbar sind. Nicht? Das ist also Hegels Idee des Vernunftschlusses und die marxische Behauptung ist, sozusagen Hegel macht diesen Vernunftschluss, der also eine absolute Selbstvermittlung des Begriffs anzeigt, sozusagen in der Realität geltend. Die Extreme, schreibt Marx, im Unterschied von dieser Mitte sind nur als ein Gesetz sein, dem keine eigentümliche Bestimmtheit gegen die Mitte mehr zukommt. Für Marx besteht das Begreifen nicht, wie Hegel meint, darin, die Bestimmungen des logischen Begriffs überall wiederzuerkennen, sondern, jetzt kommt dieses viel zitierte, die eigentümliche Logik des eigentümlichen Gegenstandes zu fassen. Wie diese eigentümliche Logik zur Einspruchsinstanz gegen die Wissenschaft der Logik werden könnte, darüber erfahren wir allerdings nichts. Und hier liegt wieder dieses Problem. Natürlich macht Marx in realphilosophischen Zusammenhängen schon gar nicht im Bereich des objektiven Geistes so etwas wie absolute Selbstbezüglichkeit geltend. Hegel nicht geltend. Das entspricht nicht seinem Theorieprogramm. Dann wäre das das absolute Selbst. Das ist aber nun mal nicht das Absolute, sondern es ist der objektive Geist. Also zweite Natur, könnte man sagen. Marx' Interesse an dem Problem der Gegensatzbeziehung bleibt auch dann bestehen, als bei ihm um 1844 kurzzeitig und im Einfluss von Moses Hess, dem Mainstream der jugendhegelianischen Theoriebildungsprozesse folgend, die Wissenschaft der Logik zugunsten der Phänomenologie des Geistes in den Hintergrund rückt. In den Pariser Manuskripten entwickelt er das Verhältnis des Privateigentums so, Arbeit, Kapital und die Beziehung beider zu fassen, und das ist eine Anspielung auf die Entwicklung des Widerspruchs in der Wesenslogik, die Remission einer Einheit in Gegensatz, Gegensatz jedes gegen sich selbst und schließlich feindlicher, wechselseitiger Gegensatz. Nicht? Das ist genau also Identität, Unterschied, Gegensatz, Widerspruch, nicht? Wie es in der Reflexionslogik, der Wesenslogik dargelegt wird. Im Zuge der Ausarbeitung der Kritik der politischen Ökonomie seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts bezieht Marx sich dann wiederum auf Hegels Wissenschaft der Logik, die er jetzt positiv heranzieht, gerade um die eigentümliche Logik eines eigentümlichen Gegenstandes zu klären. Hegels Dialektik ist jetzt nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr nur das Geld des Geistes, wie er es 1843 formuliert hatte, sondern gilt Marx als das letzte Wort aller Philosophie. Dabei ist jedoch, wie Marx 1858 in einem Brief an Engels betont, Zitat, durch Kritik eine Wissenschaft erst auf den Punkt zu bringen, um sie dialektisch darstellen zu können, und nicht ein abstraktes, fertiges System der Logik auf Ahnungen eben eines solchen Systems anzuwenden. Das bezieht sich übrigens nicht auf Hegel, das bezieht sich also auf Ferdinand Lassalles Hegel-Adaption. Lassalle sozusagen macht er diesen Vorwurf, das geht nicht direkt gegen Hegel. Die Wissenschaft der Kritik der politischen Ökonomie meint Marx zu diesem Zeitpunkt durch eine Ableitung der Geldform, dem ersten Heft der Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, auf diesen Punkt gebracht zu haben. Indem zwei Waren, die als Produkte in ihrer natürlichen Existenz völlig verschieden sind, miteinander getauscht werden, werden sie einander in einem Dritten gleichgesetzt, das von ihrem Produktsein unterschieden ist, das heißt, sie werden sich selbst ungleichgesetzt. Zitat, dies Dritte von beiden verschieden, da es ein Verhältnis ausdrückt, existiert zunächst im Kopf in der Vorstellung, wie Verhältnisse überhaupt nur gedacht werden können, wenn sie fixiert werden sollen, im Unterschied von den Subjekten, die sich verhalten. Echt, das ist interessant, hier wird also dieser Unterschied gemacht zwischen Verhalten und Verhältnisse. Nicht? Und Verhältnisse ist etwas, was sozusagen zwar für Marx natürlich real ist, nicht? Was aber sozusagen nicht irgendwie Gegenstand einer empirischen Anschauung oder so einfach sein kann, das muss gedacht werden. Also Hegel würde sagen, das erschließt sich nur dem Begriff, nicht? Das erschließt sich nicht mehr sozusagen dem sinnlichen Bewusstsein oder dem vorstellenden Denken. Diese Passage erklärt, weshalb Marx sich wiederum der Wissenschaft der Logik zuwendet, er hat es mit Verhältnissen zu tun, die im Unterschied zu dem Verhalten des Subjekte nicht einfach empirisch zu beobachten, sondern eben nur begrifflich zu erfassen, das heißt gedanklich darzustellen sind. Gerade Hegels Wesenslogik, welche die Thematisierung von Entitäten in der traditionellen Metaphysik durch, wie Christian Iber es treffend genannt hat, eine Metaphysik absoluter Relationalität ersetzt, kann für dieses Vorhaben Denkmittel bereitstellen. Es gibt ja auch in diesem 61-63 Manuskript nicht so eine Stelle, wo er sagt, naja, sozusagen die Ökonomen, die kennen also nur entweder sozusagen Ding oder Gedanke, nicht? Aber Verhältnis kennen sie nicht, und das ist eigentlich die entscheidende Kategorie, nicht? Und die bearbeitet er ganz offensichtlich unter Rückgriff auf Hegel. Marx beschreibt dann auch das Geldverhältnis in Anlehnung an die immanente Entwicklung der Denkbestimmungen bei Hegel, wobei er sich direkt an den Reflexionsbestimmungen der Wesenslogik orientiert. Diese Orientierung wird deutlich, wenn Marx die Entwicklung zum Geld mit der immanenten Entwicklung der Reflexionsbestimmungen, also Identität, Unterschied, Gegensatz, Widerspruch, parallelisiert. Zitat, das Produkt wird zur Ware, die Ware wird zum Tauschwert, der Tauschwert der Ware ist ihre Geldeigenschaft, diese ihre Geldeigenschaft löst sich von ihr als Geld los, gewinnt eine allgemeine, von allen besonderen Waren gesonderte soziale Existenz. Diese doppelte verschiedene Existenz, sagt Marx, muss zum Unterschied, der Unterschied zum Gegensatz und Widerspruch fortgehen. Also hier wird einfach Hegel aufgerufen in den Grundrissen, um diese Entwicklung sozusagen zu plausibilisieren. Zugleich macht Marx hier einen Vorbehalt, weil er diese Entwicklung nicht bloß als immanente Entwicklung von Begriffen verstanden wissen will. Zitat, es wird später nötig sein, die idealistische Manier der Darstellung zu korrigieren, die den Schein hervorbringt, als handle es sich nur um Begriffsbestimmungen und die Dialektik dieser Begriffe. Festzuhalten ist aber, es handelt sich nicht nur um Begriffsbestimmungen, sondern auch um die Dialektik realer Verhältnisse. Anders gesagt, im Unterschied zu der Auffassung von 1843, wonach die Logik der Sache und die Sache der Logik zwei verschiedene Welten waren, ist jetzt die Struktur der Logik zugleich auch Struktur der Sache. Nicht, damit verschiebt sich eigentlich die ganze Kritik an Hegel und das Ganze bewegt sich dann in einer größeren Nähe. Das wird auch im weiteren Verlauf der Grundrisse vor allem beim Kapitalverhältnis selbst deutlich, denn das Kapital, so betont Marx, ist nicht Sache, sondern Verhältnis. Genauer prozessierendes Verhältnis. Zitat: Das Kapital ist kein einfaches Verhältnis, sondern ein Prozess, in dessen verschiedenen Momenten es immer Kapital ist. Marx thematisiert es als Bewegung der Zirkulation. Eine als Kapital fungierende Geldsumme G wird verwendet, um Waren zu kaufen, die verkauft werden, um am Ende mehr Geld zu haben als vorher, also G, W, W, G'. Das Kapital hat sich dann verwertet, nicht? Das zeigt der Strich beim letzten G an. Wie dies möglich ist, die Produktion des Mehrwerts, die sich zwischen W und W abspielt, ist hier noch nicht zu klären. Wichtig ist, dass das Kapital der ganze Prozess ist und nicht nur Geld, auch wenn im Resultat nur das Geld zurückbleibt. Ja? Das ist ja auch die hegelische Figur, nicht das Resultat, nicht ist sozusagen das Caput Mortuum, nicht interessant ist nur der ganze Prozess. Marx bezeichnet dieses Resultat als das einfach Negative. Die Waren werden getauscht und konsumiert, das Geld bleibt als, Zitat, einfaches Residuum zurück. Dieses Negative ist aber zugleich das Positiv-Negative, die Negation der gegensätzlichen Selbstständigkeit des Tauschwertes im Geld, denn das Resultat ist vermittelt durch den Tauschwert der Waren. Somit ist der Tauschwert, drittens, Zitat, Voraussetzung und zugleich Resultat der Zirkulation. Er hat sich mit sich selbst vermittelt. Mit dieser auf den ersten Blick rein begrifflichen Konstruktion betrachtet Marx den Tauschwert nicht mehr als Wertgröße, quantitativ, sondern qualitativ unter dem Gesichtspunkt seiner Formbestimmtheit in der Zirkulation und als deren Voraussetzung und Resultat. Marx orientiert sich hierbei an Reflexionsbestimmungen der Wesenslogik, um grundlegende Verhältnisse der kapitalistischen Produktionsweise zu thematisieren. Aber mit dem prozessierenden Verhältnis kommt offenbar die dialektische Methode als solche ins Spiel, wie sie Hegel zum Schluss der Wissenschaft der Logik unter dem Titel der absoluten Idee als absoluter Methode entwickelt hatte. Auch in der Explikation dieser Methode spielen die Reflexionsbestimmungen eine herausragende Rolle, denn es geht um die Methode des sich selbst Erfassens des Begriffs und für Hegel ist dabei, Zitat, das Denken des Widerspruchs das wesentliche Moment des Begriffs. Der Unterschied zur Reflexionslogik besteht darin, dass dort der Zusammenhang der Reflexionsbestimmungen als reiner Denkbestimmung thematisiert wird, während in der absoluten Idee als Methode der Selbsterfassung des Begriffs die Selbstbewegung des Begriffs mit Hilfe der in und in den Reflexionsbestimmungen gedacht wird. Sie werden dort gleichsam in actu vorgeführt. Indem Marx die dialektische Methode, die er ja, wie erinnert, für das letzte Wort aller Philosophie hält, zum Bezugspunkt macht, wird sie ihm mit Hegel zugleich zur Form der Selbstbewegung ihres Inhalts. Für Hegel ist dies der Begriff des, als solcher, für Marx zugleich der Begriff realer Verhältnisse. Dabei fällt jedoch die Selbstbewegung des hegelischen Begriffs nicht einfach mit der realen Bewegung im marxischen Verständnis zusammen. Marx betont um 1858 immer wieder, dass die Dialektik Grenzen habe. Diese Grenze besteht darin, dass die absolute Selbstbezüglichkeit, die dem hegelischen Begriff zukommt, Realprozessen eben nicht zukommt, auch wenn Marx das Kapital bzw. den Wert grundsätzlich als selbstbezüglich thematisiert. Die Dialektik hebe, so Marx, den realen Unterschied nicht auf. Die Selbstbezüglichkeit des Werts etwa findet ihre Grenze darin, dass die Verwertung des Werts nicht aus der Zirkulation selbst entspringen kann, sondern durch den kapitalistischen Produktionsprozess vermittelt ist. Hier tritt aber nur jene Differenz ein, von der schon die Rede war. Auch für Hegel gibt es ja unterhalb der Schwelle der Selbstbewegung des Begriffs im reinen Denken keine absolute Selbstbezüglichkeit. Weshalb die realphilosophischen Strukturen und Verhältnisse nicht einfach in denen der Wissenschaft der Logik eins zu eins aufgehen, auch wenn sie nur in den durch die Wissenschaft der Logik entwickelten Kategorien zu begreifen sind. Die von Marx aufgezeigten Grenzen der Dialektik sind daher in der Sache, auch wenn Marx dies gelegentlich anders zu verstehen scheint, gar keine Hegel-Kritik, sondern bringen nur die dem hegelischen System immanente Differenz von Logik und Realphilosophie zum Ausdruck. Also darauf lege ich Wert, diese berühmten Äußerungen über die Grenzen der Dialektik taugen nicht von der Hegel-Kritik. Ja, das ist eine Differenz, die Hegel kennt und die durchgängig bei ihm vorhanden ist, die hier nochmal aufgerufen wird. Wogegen er sich wendet, wird eigentlich nur, aber das führt jetzt hier zu weit, klar, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, sozusagen, wie zum Beispiel Bruno Bauer, der für ihn da offensichtlich ein bleibender Hauptgegner ist, sozusagen das Hegelsche Absolute versucht hat, in Realstrukturen zu übersetzen. Ich glaube, das ist eine ganze Reihe sozusagen der Formulierungen, die Hegel, die Marx gebraucht gegen Hegel, in Wirklichkeit gegen Bruno Bauer zielen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Der Wertformanalyse im ersten Band des Kapital wird oft ein besonderer Bezug zur hegelischen Wesenslogik unterstellt. Dies mag in dem Sinne richtig sein, dass Marx hier die Entwicklung von Widersprüchen beschreibt und dabei dem Verhältnis zweier Waren auch ausdrücklich eine Reflexionsbestimmung zuschreibt, das tut er ja, die darin besteht, dass eine Ware zum Wertspiegel der anderen wird. Die Wertformanalyse befasst sich mit den Tauschverhältnissen zweier Waren, die als Gegenstände zunächst das Produkt einer bestimmten, konkret nützlichen Arbeit sind, nämlich Gebrauchswerte, die im Verhältnis zu menschlichen Bedürfnissen gleich welcher Art, konsumtive oder produktive, stehen. Sie sind zugleich aber auch oder haben Tauschwert, was jedoch nicht mit ihrer dinglichen Existenz als Gebrauchswert zusammenfällt. Ihr Tauschwertsein kommt nur dadurch zur Erscheinung, dass zwei Waren, die qualitativ unterschiedliche Gebrauchswerte sind, quantitativ einander gleichgesetzt werden, und zwar nicht nach ihren natürlichen Maßen, die ja auch inkommensurabel sein können, sondern hinsichtlich ihres Werts. Bereits die einfache einzelne oder zufällige Wertform, das Austauschverhältnis zweier beliebiger Waren, macht deutlich, worum es hier geht. Also der Marxischen Formulierung x Ware A gleich y Ware B oder x Ware A ist y Ware B wert. Marx interessiert sich dabei für die Formbestimmtheit dieses Wertausdrucks, nicht für seine quantitative Bestimmtheit. Woran er sich dabei orientiert, erhält aus einer Anmerkung in der Erstauflage des Kapital. Zitat: Es ist kaum verwunderlich, dass die Ökonomen ganz unter dem Einfluss stofflicher Interessen den Formgehalt des relativen Wertausdrucks übersehen haben, wenn vor Hegel die Logiker von Profession sogar den Forminhalt der Urteils- und Schlussparadigmen übersahen. Tatsächlich handelt es sich ja bei dem Wertausdruck formal gesehen um ein Urteil, verteilt auf die Rollen von Subjekt und Prädikat. Waren werden aufeinander bezogen, genau in dieser logischen Weise. Also Ware auf Ware, beziehungsweise Ware auf Geld oder Geld auf Ware. Diese Urteile werden dann als Elemente eines Schlusses weiterentwickelt, nicht GW, G' und so weiter. Nicht diese ganzen Zirkulationsformen, das sind ja sozusagen ja ganz offenkundig den Hegelschen Schlussformen nachgebildet. Ich will das hier nicht näher entwickeln. Festzuhalten bleibt, damit komme ich zum Schluss, für Marx ist die Wesenslogik ein zentraler Referenztext, sofern er bemüht ist, das Kapitalverhältnis als in sich widersprüchlich zu rekonstruieren. Dabei geht es ihm jedoch nicht um den Begriff des Widerspruchs als solchen, wie er in der Reflexionslogik entwickelt wird, sondern um die Funktion des Widerspruchs im Begreifen realer Verhältnisse. Und das orientiert sich vor allem an der Hegelschen Dualegung der Methode in der Wissenschaft der Logik, also dem, was ganz zum Schluss steht, nicht die absolute Idee als absolute Methode, das ist Hegels Darlegung der dialektischen Methode. Und es ist nicht spezifisch auf die Wesenslogik bezogen, auch wenn es ohne das in der Wesenslogik geleistet nicht denkbar wäre. Also wir haben eigentlich bei Hegel dasselbe Verhältnis, nicht? Also wenn er zum Schluss von der absoluten Idee als absoluter Methode spricht, oder von der dialektischen Methode kurz gesagt, nicht? Dann ist diese Methode in actu erklärt, was überhaupt im bisherigen Verlauf der Logik passiert ist. Und ist insofern sozusagen eine, man könnte fast sagen, eine Selbstanwendung dann der Reflexionsbestimmung auf sich, soweit es die Wesenslogik betrifft. In seinem Bezug auf die Wissenschaft der Logik verhält sich Marx, auch wenn er damit eine grundlegende Kritik verbinden möchte, die sich vor allem gegen die Verselbstständigung des Logischen richtet, nicht anders als Hegel in seiner Realphilosophie, wenn er dort logische Kategorien ins Spiel bringt. Eine Alternative zu Hegel ist darin nicht zu erkennen. Marx' Umgang mit Hegels Logik könnte also auch gegen Marx' Intentionen ein Argument dafür liefern, dass der systematische Zusammenhang reiner Denkbestimmungen, wie Hegel ihn entwickelt, gerade nicht von vornherein eine idealistische Mystifikation darstellt, sondern eben auch Voraussetzung und Mittel der Erkenntnis empirischer Verhältnisse sein kann. Marx und Hegel, so scheint es, sind sich weniger entgegengesetzt, als es manche marxische Proklamationen vermuten lassen. Vielen Dank. Aber mich interessiert eigentlich, wie kommt die Hypothese zustande? Es gibt ja immer wieder so den Ruf, den man vorher war, auch zu sagen, das ist, also der Gedanke ist selbst etwas, also man hat den Gedanken einen Seinsstatus zu erkennen. Und Sie haben das jetzt auch erwähnt, dass die Methode selber zugleich auch Realstrukturen als solche entwickelt. Aber diese zugleich Realstrukturen, wie kommt eigentlich diese Sache sozusagen auch etwas? Ja, das muss man dann auf die Methode beziehen. Das heißt, die Methode ist im Wesentlichen beschreibbar, das war ja heute auch schon Gegenstand, als prozessierender Widerspruch. Und dadurch sozusagen wird eine Entwicklung zustande gebracht, nur dass sie sozusagen in Realprozessen nicht an den Punkt kommt, den die Logik fixiert und interessiert, die Selbsterfassung des Begriffs, nicht wie der Begriff sich selbst Gegenstand wird, sondern das Ganze bleibt im Bereich sozusagen einer Objektivität. Also wenn man von der Philosophie des objektiven Geistes, also zum Beispiel von der Gesellschaftstheorie oder Ökonomie oder so redet, das gehört ja für Hegel alles in objektiven Geist. Also man kann die Frage aber auch anders stellen. Also Hegel sozusagen macht eine bietet ja mehrere Möglichkeiten an. Er bietet ja auch die Möglichkeit an, also in dieser Figur, die er dann in der Enzyklopädie zum Schluss einführt, die drei Schlüsse der Philosophie. Nicht? Da sagt er, ich kann auch anfangen mit der Natur. Und dann komme ich nach der Natur zum Geist und dann komme ich zur Logik. Ich kann aber auch mit dem Geist anfangen, komme dann zur Natur und dann zur Logik. Ich kann aber auch mit der Logik anfangen. Komme dann zur Natur und dann zum Geist. Das heißt also, das, was gewöhnlich sozusagen als Voraussetzung thematisiert wird, die man sozusagen real unterstellen müsse, bitteschön, bevor die Logik anfängt, diese Möglichkeit sozusagen lässt Hegel ausdrücklich zu. Er entscheidet sich sozusagen für die Logik, weil er damit den Gedanken eines voraussetzungslosen Denkens verbindet. Dieser Gedanke eines voraussetzungslosen Denkens, das klingt erstmal also sehr merkwürdig, besteht darin, dass ich sozusagen mein Denken als Denken zu erfassen versuche, dabei aber sozusagen nicht von bestimmten Vormeinungen ausgehe, was da überhaupt schon sei. Ich kann überhaupt nur sagen, es ist da ein Denken. Dann bin ich bei dem, was Hegel das reine Sein nennt. Das charakterisiert er ausdrücklich als eine Abstraktionsbewegung. Und er kommt zum Schluss der Wissenschaft der Logik, gerade in der Darlegung der dialektischen Methode. Insofern thematisiert sie sozusagen implizit mit das Verhältnis zur Realphilosophie oder zur Empirie, sagt er dann auch ausdrücklich, ja, die Idee so betrachtet ist aber noch rein logisch, im Logischen gefangen. Also solche Formulierungen kommen da ständig. Nicht? Und dann kommt diese etwas merkwürdige, in der Tat sehr vernebelte Formulierung, nicht sozusagen, dass sich entschließen in die Äußerlichkeit und so weiter und so weiter. Aber als er sagt, was diese Äußerlichkeit ist, wird das klar. Nicht? Ich hatte es auch gestern schon mal zitiert in der Diskussion, nicht? Das ist sozusagen wiederum ein absolutes, und zwar das absolute für sich sein der Natur. Ja? Das heißt, hier wird eigentlich nur diese Ausgangsabstraktion zurückgenommen. Das heißt also, die hegelische Denkbewegung ist nicht eine, die jetzt sagt, aus dem reinen Denken glaube ich die Natur und dann weiter den Geist oder sonst etwas heraus und zum Schluss rasselt das Ganze wieder sozusagen in die Voraussetzung zurück. Petitio Principii nicht, ich habe die Logik vorausgesetzt, also komme ich zum Schluss wieder dort an, sondern das steht sozusagen unter dem Vorbehalt, ich muss die Selbstständigkeit der Natur voraussetzen und die so durchdringen können, dass überhaupt gezeigt werden kann, dass die logischen Formen sinnvoll etwas sagen können über Zusammenhänge in der Natur und dann im Weiteren im Bereich des Geistes, also in der Gesellschaft. Und das ist sozusagen ein Programm, sozusagen an das Hegel die auch die Stimmigkeit dessen bindet, was in der Logik passiert ist. Die Logik ist sozusagen, hat versagt in ihrem Anspruch, wenn ich irgendwelche Realprozesse aufzeigen kann, die sozusagen mit Hilfe der allgemeinen Kategorien, die die Logik entwickelt, nicht thematisieren kann. Also in dem Sinne ist das kein idealistisches Denken, und ich glaube auch der Vorwurf des Mystizismus trifft nicht zu. Nicht? Er will genau zeigen, dass diese Kategorien objektive Bedeutung haben. Das ist ein Programm, was auch, es gibt auch keinen Hegelianismus, so wenig es einen Marxismus gibt in diesem Sinne, was auch Hegel nicht vollständig eingelöst hat. Er macht das in ständig neuen Anläufen und Versuchen und Umkonstruktionen in seinen Vorlesungen, das wissen wir ja alles inzwischen. Ja? Er hat ja auch gar kein System gemacht, er hat einen Systemanspruch und sein Denken, aber er hat kein System hinterlassen. Er hat ein Systemgrundriss, ein Programm. Ja. Ja, das ist natürlich ganz spannend und ich finde das auch erstmal einleuchtend, dass Hegel tatsächlich sich einlässt. Also Hegel, das wäre falsch zu denken, Hegel versucht irgendwie a priori alles aus einem Punkt heraus zu spinnen. Das beschreibt wirklich nicht seine Denkbewegung. Aber mir scheint doch die Frage zu sein, beispielsweise in der Rechtsphilosophie, der berühmte Übergang von der bürgerlichen Gesellschaft zum Staat. Oder auch an anderer Stelle, ich glaube, Hegel hat da selber den Begriff für den spekulativen Schluss, wo er tatsächlich Kategorien der Logik nimmt, um Übergänge zu bewerkstelligen, die er in der Sache nicht bewerkstelligen kann. Und ich glaube, solche Sachen hat Marx auch mehr oder minder unvollständig gesehen. Und man kann sagen, das ist eine immanente Hegel-Kritik, dem würde ich zustimmen, aber es ist eine Hegel-Kritik, die an wichtigen Stellen des Systems nötig ist. Denn der Übergang zum Staat, sozusagen die Idee will, dass es dann auch noch den Staat gibt, nachdem die bürgerliche Gesellschaft entwickelt ist, das ist schon ziemlich krass in der Rechtsphilosophie. Zweiter Punkt, wenn wir, und das ist natürlich ein ganz heißes Thema, wenn wir davon ausgehen, dass die Logik seitdem eine Forschung gemacht hat, und zwar über dieses sich einlassen hinaus tatsächlich Frege und anderen so etwas wie Analyse logischer Grundoperationen entwickelt worden ist, dann, also Unterscheidung von Eigenname und Begriff, gegen Hegels Begriff des Begriffs, der immer ja auch eine Behauptung ist, dann ist da vieles aufzuarbeiten. Und man könnte dann etwa sagen, Hegel, Marxens Rückgriff auf Hegel ist völlig verständlich in der Darstellung der Wertformen, weil es geht um Relationen und das ist in der klassischen aristotelischen und auch postaristotelischen Logik nicht ordentlich entwickelt. Bei Hegel ist es ziemlich breit entwickelt, aber es gibt dann später noch, beziehungsweise etwa gleichzeitig sie entwickelt, die moderne Relationslogik, die hätte sich Marx auch bedienen können. Ja. Also du verstehst, also man könnte hier eine andere Art von Verschiebung vornehmen und könnte dann, glaube ich, eine ganz interessante Debatte haben. Ja, wenn ich mit dem letzten anfangen darf, unbedingt. Also ich denke, sozusagen die, wenn man sich, oder mein Impetus ist ja nicht, ich rufe ja nicht zurück zu Hegel, sondern ich sage, man muss sich dieses Verhältnis angucken und man muss die Defizite sehen, die sozusagen bestehen, wenn man diese marxischen Bemerkungen sozusagen als einer Hegel-Kritik liest, der man Hand und Fuß geben könnte. Das ist erstmal nicht der Fall. Man kann natürlich auf anderen Ebenen Fragen stellen, nicht? Und natürlich wäre das ein interessantes Projekt, mal zu fragen, also wie weit kommt man mit alternativen Modellen welche sozusagen möglichen Untiefen dabei auch entstehen mögen, könnte man jetzt daran ermessen. Also ich verweise einfach mal auf Michael Wolffs These, nicht, der einfach sagt, die ganze moderne Logik ist sozusagen nur ein Spezialfall, nicht, der klassischen aristotelischen Logik. Das ist ein Selbstmissverständnis, wenn sie meint, sie sei ein neuer Typus von Logik. Wenn das zutrifft, ich sage ausdrücklich wenn das zutrifft, dann natürlich sieht die Sache wieder etwas schwieriger aus, weil ja Hegels Wissenschaft der Logik zugleich eine Ableitung der traditionellen aristotelischen Logik in sich enthält. Ja? Und da Argumente aufbietet, warum das sozusagen nach Hegels Ansicht so nicht funktionieren kann. Also, aber trotzdem, das wäre eine sehr spannende Debatte und die muss man führen, aber dann ist man auf dem Level, den ich auch gerne haben wollte, dann redet man sozusagen über sozusagen den wissenschaftlichen Grund bestimmter Behauptungen, wie weit lässt sich das tatsächlich zeigen, wie weit geht das nicht, was folgt jetzt daraus, was muss man dann vielleicht umbauen und so weiter. Der andere Punkt mit der Rechtsphilosophie, ja natürlich. Ich würde aber nicht sagen, dass Hegel versucht, das zu überspielen. Hegel hat, glaube ich, und man kann das gerade in den Vorlesungen zur Rechtsphilosophie wirklich sehen, die ja, ich weiß nicht, ob das alle mitgekriegt haben, inzwischen vollständig vorliegen im Text der kritischen Ausgabe. In den Vorlesungen kann man das ja sehr gut nachlesen, dass genau an dieser Schnittstelle, also Hegel sozusagen schonungslos gegen sich selbst sozusagen einfach gesagt hat, wie die Widersprüche da stehen. Also er hat gar nicht versucht, die zu glätten. Er hat nicht versucht, die zu überspielen. Nicht? Und das würde ich sagen, zeigt seinen großen Realitätssinn, nicht? Dass er sozusagen auch um den Preis, dass er sich systematische Schwierigkeiten einhandelt. Und das hat er immer gesehen, dass er sich da systematische Schwierigkeiten einhandelt, sozusagen nicht versucht, das zu glätten. Ja, die bürgerliche Gesellschaft ist notwendig. Es ist die Sphäre der Moralität, es ist die Sphäre sozusagen, wo das Recht der Besonderheit zur Geltung gebracht werden muss. Ja, aber diese Sphäre funktioniert so, dass sozusagen das Recht selbst untergraben wird. Ja? Das ist das Dilemma, was Hegel da sieht. Er hat keine Lösung. Er hofft auf eine Einhegung durch den Staat. Ich habe es ja schon mal angedeutet, Marx kommt später auf dieses Konzept zurück. Vielleicht ist dieses Zurückkommen auch sozusagen Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit angesichts dessen, was da tatsächlich an Widersprüchen vorhanden ist in der Gesellschaft und welche Wucht sie entfalten. Nicht? Also völlig richtig, soweit er das sagt, ist das eine immanente Kritik. Aber ich würde sagen, Hegel sozusagen ist an diesem Punkt ohnehin sozusagen in sich widersprüchlich und ich glaube sogar bewusst, weil er hat da nichts geschönt. Und man muss ja auch mal dazu sagen, also wann hat Hegel das geschrieben? Nicht? Er hat das geschrieben, er hat die deutschen Verhältnisse vor Augen, in denen das noch kaum zu erahnen war. Ja? Das war noch sozusagen die Postkutschen-Idylle weitgehend zu dieser Zeit. Ja? Da sieht er sozusagen diese zerstörerische Dynamik dessen, was in Deutschland noch nicht mal Realität geworden ist oder ganz kleinen Ansätzen. Nicht? Und dann schon sozusagen das hinzustellen als einen Widerspruch, den er sich nicht mehr, der von ihm aus nicht mehr so einfach zu bewältigen ist, der sozusagen bloße Negativität bleibt. Nicht? Das ist ja seine Diagnose. Dazu gehört schon einiger Realitätssinn, würde ich sagen. Klar, Marx ist da weiter. Er hat auch die Rechtsphilosophie natürlich in der Version ganz gehört und ganz versucht ja schon, nicht die französischen Frühsozialisten da einzubauen an diesem Punkt. Er sieht ja viel mehr als Hegel, nicht wohin die Reise geht, natürlich. Ne? Ja, hier. Ich habe eine Frage, und zwar, wie alle Versammlungen gemacht haben, einen Weg gefunden haben, nochmal mit der Wirtschaft umgehen. Und zwar dieses Verhältnis von, das am Anfang kritisiert wurde, wahre Wirklichkeit, dieser jungianische Sprech. Und dann wird aber dargestellt, Und Kapital bringt uns sozusagen die kategoriale Muse aus der Logik nicht bis zum Griff, aber sie erhält sozusagen die Vorgehensweise der widerspruchsprozessierenden Widerspruchskategorien bei Marx. Meine Frage ist jetzt, könnte man nicht sagen, dass wenn man da reinguckt, also er sagt, er geht Koketterie mit den Kategorien in der Logik, die ja auch schon an sehr vielen Stellen auftauchen, gerade in den ersten vier Kapiteln, dass da eben auch nochmal stärker das Bewusstsein vielleicht auch näher ran an Hegel sozusagen da ist. Das betrifft zum Beispiel auch, was für ein Verhältnis, also was für eine, sozusagen, wirklich, was für ein Verhältnis zur Wirklichkeit sozusagen die Wertformanalyse hat, dann im Sinne zum realen Austauschprozess in der Wirklichkeit, inwiefern diese Kategorien vom Wert als Existenzweise, als Erscheinungsweise, die dann zur wahren Welt werden und die vielleicht sozusagen eben diese parallel, könnte man das nämlich besser verstehen, den auch so nicht nur den prozessierenden Widerspruch aus der Logik übernehmen, sondern eben diese Verhältnisse im Wertverhältnis selber aus der Wissenschaft der Logik parallel übernommen werden oder eben verglichen werden. Ja. Das ist jetzt nicht ganz klar. Ich will sozusagen eine stärkere Parallelisierung einiger Verhältnisse, die in der Wissenschaft der Logik sozusagen stecken, schon auf die Kapital übertragen. Naja, die Parallelisierung läuft auf verschiedenen Ebenen, nicht? Und das ist eben nicht nur die Wissenschaft der Logik. Ich glaube tatsächlich, Marx orientiert sich in erster Linie sozusagen an diesem Abschnitt mit der Methode, den er ja auch schon in großen Stücken, nicht, in diesem sogenannten Methodenkapitel der Grundrisse paraphrasiert, nicht? Das ist ja im Wesentlichen sozusagen dieses Kapitel, die Schlusskapitel der Hegelischen Logik, was er dort sozusagen als Subtext hat. Und infolgedessen werden ganz unterschiedliche logische Figuren ins Spiel gebracht. Nicht? Es werden sozusagen ständig, vor allem in Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Ökonomie, werden solche bestimmte Verstandesauffassungen kritisiert. Das fällt noch in die Seinslogik. Es wird sozusagen die Reflexionslogik mobilisiert. Es wird aber auch sozusagen die Urteils- und Schlusslehre mobilisiert und so weiter. Die interessante Frage ist für mich eher sozusagen, welchen Grund hat das Ganze? Ist das ornamental? Ich glaube, nein. Ich glaube, weil Marx sozusagen auf diesen Begriff des Verhältnisses sozusagen sehr großen Wert legen muss bei seiner Analyse. Und das kann man ja auch zeigen, gerade in, das ist nicht nur eine rein philosophische Kritik, sondern das kann man, glaube ich, zeigen, vor allem in seiner Kritik an Smith und Ricardo. Ich weiß halt, dieser Begriff für ihn ganz zentral ist. Da ist er auf, sozusagen, da hat er es mit, sozusagen, etwas zu tun, was für ihn, sozusagen als real oder er würde vielleicht sogar sagen materiell, gilt. Ja, was aber nur sozusagen mit Hilfe begrifflicher Bestimmungen überhaupt fassbar wird. Nicht? Und genau, glaube ich, diese Funktion soll dann der Rekurs auf die Hegelische Logik, also im positiven Sinne dann, soweit es nicht kritisch gegen sozusagen Verstandesdenken der bürgerlichen Ökonomen etc. gerichtet ist, genau das soll es leisten. Und deswegen sozusagen ist das ein bisschen mehr als nur sozusagen ein Ornament. Ich glaube nicht, dass es ein Ornament, das ist auch nicht nur, um die Darstellung geschmeidig zu machen, als ob sich das logisch entwickelt. Er braucht ein Instrumentarium, um Verhältnisse sozusagen bestimmen und denken zu können. Dafür greift er auf Hegel zurück. Offen die Frage, ob man das heute mit einem anderen Ideenbesteck vielleicht besser hinkriegt oder schlechter, kann man alles diskutieren. Man muss nur sehen, sozusagen, wozu braucht Marx das eigentlich? Es gibt dann aber auch eine materialistische Dialektik und Marx hatte recht, dass er diesen Ausdruck selbst nicht verwendet hat. Nee, ich sehe nur, Hegel schlägt eine wissenschaftliche Methode vor, deren Reichweite er auch angibt, und er liefert selbst Exempel, wie die sozusagen realphilosophisch zur Geltung gebracht werden können. Und dann kann man sagen, also diese Methode ist untauglich, die führt zu absurden Konsequenzen, Man kann, wie Marco Iorio in seinem angeblichen Einführungsbuch in die Marxische Theorie, was eigentlich eher ein Einführungsbuch und seine Vorurteile ist, kann man natürlich dann schreiben, wenn man Hegel übergehen wir hier, mit Hegel müsste man annehmen, dass irgendwo eine Idee die Welt regiert, das ist unwissenschaftlich. Natürlich kann man so einen Unsinn behaupten. Ja. Man müsste, glaube ich, dann zeigen, dass diese Methode sowohl auf der philosophischen Ebene als auch auf der sozusagen realphilosophischen oder einzelwissenschaftlichen Ebene überhaupt nichts erklärt, keine Daseinsberechtigung hat. Aber es geht nur, glaube ich, sozusagen um die Tauglichkeit einer wissenschaftlichen Methode. Idealistisch, materialistisch hilft dabei nicht weiter. Also ich bin dafür, also auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, ich bin dafür, diese Scheinalternative endlich mal zu streichen. Da drehen sich die Diskussionen immer nur in einem falschen Zirkel. Nochmal, keiner der sogenannten, im deutschen Idealismus, abgesehen davon, dass dieser Ausdruck erst sehr viel später erfunden wurde, aber das lasse ich mal dahingestellt, keiner von denen hat sich als Idealist verstanden. Die wollen immer die Vereinigung des Idealismus und Realismus. Ja? Und ich glaube, das ist ein Programm, dem Marx nie sozusagen widersprechen würde. Diese Vereinigung, nämlich diese Scheinentgegensetzung wirklich nicht zu machen. Und Marx sagt nicht, die Ökonomen kennen nur Dinge oder Ideen, aber nicht Verhältnisse. Verhältnisse denken heißt Realität denken, die aber nur im Modus des Begriffs zugänglich wird. Und das ist für Marx dann offensichtlich nicht Idealismus. Insofern macht es keinen Sinn, Hegel, das Etikett führt zu nichts. The Hegelian understanding of the real as absolute in practice. If there is a sense, of course, you understand reality in the sense in which you presented it, this sort of parallelism between the body and the relations, what remains in Marx from his young Hegelian dealings with the real as absolute, as absolutely self-mediated, for instance, if one I think there remains nothing, because you cannot explain some structures in capitalist society that is a specific form of society. With historical conditions and so on, you cannot explain it from sensitivity or from the self-relation of matter or something. I think in this sense it would be nonsense to speak about materialism. The other question is a philosophical one. You can argue that nature is a presupposition of mind, spirit, objective spirit, and so on, but that's not significant against Hegel, because Hegel says nature is self. So what's the difference between this materialism and the so-called idealism of Hegel? I cannot see it. And I think for Marx, this is not a problem when he wrote Capital and Grundsätze and so on. His problem is to explain the anatomy of the bourgeois society. And this is for him, it's not a philosophical problem. And the philosophical question about materialism, I think, doesn't matter in this context. Eine weitere Frage gibt. Vielen Dank.